Im Jahre 2014 sind zwei Frauen durch einen Holodeck-Unfall im Delta-Quadranten verschollen. Ihre Reise zurück in unseren Teil der Galaxis wird 7 Staffeln dauern. Auf ihrem Weg werden sie neue Freunde finden, Harry Kim den Tod wünschen und gegen Kaizon-Frisuren, Borg-Brüste und Riesenviren kämpfen. Dies sind ihre Abenteuer. Willkommen zur neuesten Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich die Idee, hier ein Voyager A Cappella Intro vorzusetzen, wieder verworfen habe. Ich stelle euch heute den Voyager Rewatch Podcast vor. Wie der Name unschwer vermuten lässt, geht es darin um die Star Trek Serie Voyager. Die wird von Iris und Lucy nochmal angesehen und dann, ja, Staffel für Staffel, Episode für Episode, Thema für Thema besprochen. Und zwar, weil wir gerade die beide gleichzeitig nochmal sehen. Und ich bin dazu ehrlich gesagt über die Iris inspiriert worden, weil ich sah, dass sie auf Twitter darüber gepostet hat. Und irgendwie hatte ich sowieso gerade so ein bisschen Lust, irgendwas Älteres zu sehen und sowieso noch so ein bisschen Lücken da. Und Sci-Fi ist sowieso super und Star Trek eh. Und deswegen kam ich dazu. Iris, wie war das denn bei dir? Ja, ich weiß nicht, bei mir ist das halt dann relativ anders, weil eigentlich ist Voyager bei mir tatsächlich die lückenloseste Star Trek Serie. Ich meine, ich habe von Kind auf eigentlich alle Star Trek Serien gesehen, aber keine so durchgehend wie Voyager. Aber der Grund, warum ich das nochmal neu geguckt habe, war, weil mein Freund tatsächlich niemals Voyager geguckt hat und sowieso generell sehr wenig Star Trek geguckt hat. Er hat irgendeine Next Generation Folge gesehen, wo es anscheinend Spinnenmonster gab. Das hat ihn, das hat sein kindliches Ich so sehr verunsichert, dass er dann nie wieder Star Trek geguckt hat, dass er Angst hatte vor Star Trek, das nicht mehr gucken wollte. Und so kam es, dass ich in einer Beziehung mit einem Menschen bin, der Voyager nicht geguckt hat. Und das konnte ich nicht stehen lassen. Deswegen, ich wollte gerade sagen, ja, das ist schon das eigentlich sehr nett von dir, dass du ihm überhaupt eine Chance gegeben hast. Ich habe es auch erst zu spät, erkannt. Da hatte er dich schon eingelullt und dann... Ja, und dann muss man das halt schnellstmöglich im Prinzip berichtigen. Wenn ihr das hier hört, dann ist wahrscheinlich fast die Hälfte dieses Podcasts schon gelaufen. Denn dieser Podcast hat ein vorprogrammiertes Ende, das im Konzept begründet liegt. Denn der Podcast wird in jeder Folge eine Staffel von Voyager besprechen. Und da Voyager eine abgeschlossene Serie ist, wird es also genau 7 Folgen dieses Podcasts geben. Ich hoffe ja insgeheim so ein bisschen, dass die beiden nach diesen 7 Folgen merken, dass sie gerne podcasten und dass ihnen das so ein bisschen fehlt und sich dann vielleicht noch eine andere Serie schnappen. Könnte ja eine andere Star Trek Serie sein, Deep Space Nine oder so. Aber es gibt ja noch einen ganzen Haufen Serien aus den 90ern, die man besprechen könnte, wie zum Beispiel Buffy oder Akte X oder irgendwas in die Richtung. Ja, und was die beiden hier machen, könnte man natürlich so auch auf andere Serien übertragen. Und das ist ein schönes Konzept. Genau, die Trabe waren das. Und ja. Das ist eigentlich wieder ganz schön und hat aber, ja, das hat so ein bisschen sehr viel Star Trek-Moral, dass oft die Dinge dann anders sind, als sie scheinen. Und zuerst hat man irgendwie diese Allianz und da sind diese Trabe und sie erscheinen so, ach, wir leiden so unter den Kaizon und wir müssen irgendwie mit denen Frieden schließen. Und dann stellt sich raus, die Trabe sind eigentlich irgendwie die wahren Kriminellen und haben irgendwie ganz viel Dreck am Stecken. Und dann will Janeway irgendwie diese ganzen Sektenführer, die Marges von den Kaizon zusammenführen. Und dann, siehe da, wollen die Trabe einen oder verüben die Trabe einen Anschlag, weil sie eigentlich nur die ganzen die ganzen Marges töten wollten. Und dann ist doch wieder irgendwie alles anders als gedacht. Es war eigentlich gar keine schlechte Folge. Ja, vor allen Dingen gibt es den Kelson an sich, gibt es mehr Tiefe als Seska. Weil Seska ist der treibende Plot. In dieser Kayson-Geschichte ist aber, man weiß nicht, warum sie irgendwas tut, aber die Kayson, die kriegen halt die Ehre, dass sie mehr ausgeflasht werden, dass halt mehr gezeigt wird, wie sie funktionieren, dass gezeigt wird, wie ihre jetzige Kultur funktioniert, und gezeigt, warum sie so geworden sind, was ihr Hintergrund ist, was ihre Beziehung mit anderen Races ist. Es wird halt sehr, sehr eigentlich überraschend tiefgehend dann auch noch behandelt, nachdem die in der ersten Staffel eigentlich nur so weggekommen sind. Als ja, das sind halt diese Nomaden, die Stress mit uns machen. Ja, man denkt dann auch so ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass da irgendwie so diese Aliens angelegt wurden, ohne dass man schon so genau wusste, ob so ist, weiß man nicht, aber so kommt es halt rüber beim Gucken. Was machen wir mit denen noch? Mal gucken. Und dann so, ich glaube, wir machen jetzt mit den Kayson weiter und bauen die aus irgendwie. Mhm. Dieses Konzept macht den Podcast im Prinzip auch, ja, auf eine gewisse Weise interaktiv. Denn man weiß, in ungefähr einem Monat kommt die nächste Folge. Und bis dahin kann man es ja schaffen, sich die Staffel, die dann besprochen wird, nochmal anzusehen. Und dann eben selber, während man die Folge hört, mitzudenken und vielleicht auch mal einen Kommentar dann auf der Seite des Podcasts zu hinterlassen. Ich mag ja Harry Kim sogar. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Ich mag ihn eigentlich auch. Ich finde ihn voll okay. Aber er hat immer so schlimme Rollen. Solange es nicht um ihn geht, ist er gut. Es ist nur, sobald es um ihn geht, sobald er irgendwie die Mehrzahl der Szenen einnimmt, dann sitze ich da und denke mir, was machen die anderen? Die haben doch da bestimmt auch irgendwelche interessanten Meinungen zu. Ja. Ja, was macht Janeway? Können wir bitte zu Janeway schneiden? Nein, aber Favorite Son ist also eine Folge, kurz gesagt, wo ihm von so Aliens, die eigentlich alle weiblich sind, vorgegaukelt wird. Er wäre Teil ihrer Rasse, ihrer Alien-Rasse. Und weil die nämlich so sich irgendwie frisches Genmaterial besorgen, indem sie irgendwelchen Männern das vorgaukeln. Und dann ist es quasi... Das ist quasi tot durch Snoo-Snoo. Ich musste da gleich dran denken. Ja, also sie tun dann quasi diese Männer irgendwie... Das sind im Prinzip Sexvampire. Ja, genau. Die tun sie dann im flotten Vierer, tun sie ihnen all ihre Lebenskräfte aussaugen. Und natürlich entgeht Harry Kim diesem Schicksal... tot durch Snoo-Snoo. Entschuldigung, ich kriege es nicht mehr aus meinem Kopf. Aber ich fand, das war so ein bisschen albern, weil es dieses klassische, der männliche Traum, der zum Albtraum wird. Das ist so die Sirenen oder sowas. Das ist irgendwie so die verführerischen Frauen, die dann des Mannes tot sind. Vor allem, weil Harry Kim auch so gar nicht in diese Rolle passt. Ja, überhaupt nicht. Da hätte ich mal gesagt, vielleicht hätten sie da Tom Paris nehmen sollen. Ja, aber sie war ja schon... Sie wollten es wahrscheinlich extra halt, ich weiß es nicht. Außerdem war Tom Paris ja schon vergeben. Also der hat ja seine Schüler schon auf Belana aufgerichtet. Ja. Das ging ja nicht mehr. Aber es ist halt, vor allen Dingen, Harry Kim wird dann halt auch in dieser Folge eben wieder zu diesem Mann, der halt zu timid ist, um sich sonst eine Frau zu suchen, ne? Ja. Um sonst irgendwie irgendwas zu machen, um sonst irgendwie wie romantisch aktiv zu werden. Es gibt irgendwann weit, weit später eine Folge, wo er dem Doktor sagen muss, ich glaube in der fünften Staffel, muss dem Doktor sagen, dass er Sex hatte und kriegt das nicht auf die Reihe. Oh Gott. Und weißt du, und das ist dann halt diese Figur, die halt zu timid ist, um sonst halt irgendwas. Ihm wird ja in dieser Staffel so eine Frau von Tuvok ausgespannt. Genau, genau. Und dann bekommt er alles, dann bekommt er plötzlich alles auf dem silbernen Tablett serviert und ist dann davon verlockt. Und es ist halt so. Also die Folge fand ich auch echt nicht gut. Ja, also ich glaube, das passt schon, als schlechteste Folge passt das schon. Aber es ist halt auch einfach, ich mag, wie gesagt, ich mag Garrett Wong, ich mag Harry Kim, ich mag es nur nicht, wenn er irgendwie die tragende Rolle in irgendeiner Folge hat, weil sie wissen nicht, was sie mit ihm tun sollen. Was bei den beiden hier sofort auffällt, ist, finde ich, dass die Chemie zwischen Iris und Luzi einfach total gut funktioniert. Es gibt jetzt schon nach 3 Folgen kleine In-Jokes und die beiden machen das Ganze einfach mit Herzblut. Die mögen Star Trek und die mögen Voyager und ja, lassen uns an ihrer Weisheit teilhaben und besprechen dort eben diese Serie. Ich finde, das lädt zum Nachmachen ein und zum Abonnieren natürlich auch. Und deswegen lasse ich euch dafür jetzt Zeit. Abonniert den Voyager Rewatch Podcast, schaut euch Voyager an und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!